Er setzt sich zusammen aus den Faktoren Rechtsstaatlichkeit, Staatsquote, Regulierungseffizienz und Offenheit für Real- und Finanzmärkte. Vergleicht man diesen Index mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den jeweiligen Ländern, so wird der Zusammenhang deutlich. Freiheit schafft Einkommen und Vermögen, Sozialismus und Planwirtschaft schaffen Vermögen ab. Länder, deren Bürger trotz eines niedrigen Freiheitsindex ein vergleichsweise hohes Einkommen genießen, sind in aller Regel solche, die früher frei waren und in denen die Politik die Freiheit gerade abbaut. Sie stehen am Anfang der Verarmung, so wie Venezuela oder Zimbabwe. Länder, die trotz hohen Freiheitsindexes arm sind, sind meist solche, die erst kürzlich zur Freiheit gefunden haben, aber den Aufstieg gerade erst beginnen. Man kann das durch die intertemporale Analyse der Daten der Heritage Foundation leicht nachprüfen. Wer also ein Problem mit der Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen hat und dabei im Weltmaßstab nach Lösungen sucht, der wird sie nur in der freien kapitalistischen Marktwirtschaft finden. Dann stellt sich noch die Frage, ob extremer Reichtum obszön ist. Der römische Kaiser Vespasian prägte den Satz »Pecunia non olet«, Geld stinkt nicht. Er tat dies in Antwort auf den Vorwurf, eine Toilettensteuer, die er für die Finanzierung der Cloaca Maxima, der römischen Abwasserkanalisation, erheben wollte, sei »ahnrüchig«. Dabei hielt er dem politischen Gegner ein Goldstück unter die Nase und forderte ihn auf, daran zu riechen. Die Frage, ob ein extrem großes Vermögen obszön ist, könnte man so gesehen als Geschmackssache abtun. Damit macht man es sich, auch in Verteidigung der freien Marktwirtschaft, aber ein wenig zu leicht. Ob ein Vermögen anrüchig ist oder nicht, hat viel mehr mit seiner Genese, seiner Entstehung zu tun. Ein Vermögen, das zusammengeraubt und gestohlen ist, durch Betrug erlangt, ist in meinen Augen in der Tat eine Obszönität. Solche Vermögen entstehen allerdings in der Regel durch Korruption. Und Korruption setzt voraus, dass der Staat und die Politik die Möglichkeit der großflächigen Beraubung haben und für sich oder ihre Günstlinge auch ausüben. Wir finden solche Vermögen daher meistens genau eben da, im Dunstkreis der Politik und des Staates. Vermögen hingegen, die durch Erfolg im Markt aufgebaut sind, haben in meinen Augen überhaupt nichts Anrüchiges. Im Gegenteil, sie sind überhaupt nur dadurch entstanden, dass ein Unternehmer unter Inkaufnahme eigenen Risikos, unter Arbeit und Mühen etwas geschaffen hat, das andere wollten. Nehmen wir das Beispiel Apple. Der Konzern, der zu meiner Jugendzeit noch nicht einmal existierte, stieg unter seinem legendären Gründer Steve Jobs zu einem der größten Unternehmen weltweit mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1,3 Billionen US-Dollar auf. Alle, die bei dieser Bonanza dabei waren, wurden unermesslich reich. Und das gönne ich ihnen von Herzen. Denn was Jobs und seine Truppe machten, war etwas zur Verfügung zu stellen, das buchstäblich alle Menschen kaufen wollten und wofür sie bereit waren und sind, Premiumpreise zu bezahlen. Sie erhalten dafür ein Kommunikationsmittel, von dem ihre Eltern oder Großeltern noch nicht mal zu träumen gewagt hätten. Und niemand wird gezwungen, die Produkte des Unternehmens zu kaufen. Die 1,3 Billionen Dollar, immerhin 0,3% des gesamten Vermögens der Welt, würden ohne diese Leistung gar nicht existieren. Niemand wäre auch nur einen Cent reicher, wenn der Gründer dieses Unternehmens diesen Wert nicht geschaffen hätte.